folg mir, du Treuer! Und was willst du bei dir? Hörst du allein die Stimme des heftigen Zorns? Gleich ihrem grausamen Vater, wolltest du der Tochter Mörder sein? Wie ich gesage ihr, nichts dir für sie besorgen, zwar gekränkt und empört, doch von Liebe gerührt. Wie gerecht auf meine Zorn wird ich doch mich bezwingen. Schon will ich hinter ihr das Leben gab. Geh, geh, sag ihr, nichts dir für sie besorgen, sag ihr, wohl würd ich mich bezwingen. Schonen will ich den, der ihr das Leben gab, und schon.